Auf dieser Erkenntnis fußt mein Christentum. In ihr finde ich Befriedigung meines religiösen Bedürfnisses. Nicht, als ob es nicht noch eine Menge von Welträtseln, von Dunkelheiten gäbe, eine Menge von Fragen, zum Beispiel, wie Gott ist. Auch dass er ist ja keine mathematische Gewissheit. Was nach dem Tode sein wird und viele andere. Aber solche Fragen und Rätsel haben nichts mit Religion zu tun. Religion und ihr Inbegriff sind die Sätze: Ich bin Gottes Kind und Gott ist mein Vater. Wer aus diesem Gedanken seine Religion und sein religiöses Verhalten sich nicht zurechtzimmern kann, dem werden Glaubensbekenntnisse, Symbola, Dogmen, Liturgien und Predigten religiös auch nicht weiterhelfen. Im Gedenken an Gott als Vater liegt auch der Antrieb zu derjenigen religiösen Betätigung, die ich als Lebensnerv der Religion betrachte, ohne die aller religiöse Apparat keine Religion und mit der alles Religion ist, auch ohne jeden Apparat, der Verkehr mit dem Vater Gott, das Gebet. Der Vatergedanke ist endlich Quelle unermesslichen Vertrauens. Das Wesen, das ich Gott nenne, das Ausgangs- und Endpunkt der Welt und des Weltgeschehens ist, muss unendlich sein an Weisheit, an Güte, an Macht, an Gerechtigkeit. Und dies unendliche Wesen ist mein Vater. Da gibt es nichts, keine Schwäche, keine Sünde, keine Verkehrtheit, die solcher Unendlichkeit gegenüber nicht verschwinden. Gott, mein Vater, ist der Urheber meines Seins, ungefragt hat er mich in die Welt gesetzt, also muss er auch einst, wann, wie und wo, weiß ich nicht, der Vollender meines Glücks werden. Das nicht selten frivol angewandte Wort tut comprendere, c'est tut pardonne, hat tiefsten religiösen und echten Gottessinn. Diese religiösen Erkenntnisse hat Christus mir erschlossen und deshalb ist er Grund und Eckstein meiner Religion, deshalb bin ich Christ. Wären diese Erkenntnisse ohne Christus unmöglich? Gewiss nicht. Also ist Christus, rein theoretisch gesprochen, nicht der unentbehrliche Religionsstifter. Aber weil er diese Erkenntnisse tatsächlich aus dem vorhandenen religiösen Gewirr herauslöst und in großartiger Einfachheit uns vor Augen gestellt hat, deshalb ist er im Lichte der Geschichte der größte Religionsstifter. So ist das Christentum auch Weltreligion, denn so umfasst es alle Religionen und führt sie, soweit sie den Naturgesetzen nicht widersprechen, hinauf zu höherer Einheit. Dies alles hat zur Voraussetzung, dass Christus echter Mensch und nur Mensch war. Gottmenschentum und Zwei-Naturen-Lehre machen Christus zu einem so unnatürlichen Zwittergeschöpfe, tauchen ihn so tief ein in die heidnisch-mythologische Atmosphäre der Halbgötter und Gottgezeugten, dass er gesundem menschlichem Empfinden, und das muss jedem religiösen Empfinden zugrunde liegen, völlig entrückt wird. Und so ist Christus, der am Kreuze ein Märtyrer seiner religiösen Ideen geworden ist, aus dem Grabe erstanden, aber nicht körperlich, sondern geistig. Er lebt, aber nicht in Fleisch und Blut, sondern im Geiste und in der Wahrheit, in der Kraft und in den Wirkungen seiner Lehren und Werke. Mit der zunächst kleinen und begrenzten Schriftstellerei war mein Tätigkeitsbedürfnis nicht befriedigt. Besonders vermisste ich, das lag an meiner Schulung seit den Kindertagen, feste, geregelte Beschäftigung. Im Staatsdienste hoffte ich, sie zu finden. Ich war vor meinem Eintritt in den Jesuitenorden königlich preußischer Referendar gewesen und als ungescholtener Staatsbürger glaubte ich, ein Recht auf Wiederanstellung zu besitzen. Wie sollte ich enttäuscht werden? Was ich im Folgenden mitteile, schreibe ich nicht aus Sensationslust. Ich registriere Tatsachen, die ein Stück nicht uninteressanter Zeitgeschichte bilden und die sich unter Regie des Zentrums hinter den Kulissen abgespielt haben. Der schon erwähnte Graf Finkenstein-Martlitz hatte die Liebenswürdigkeit, im Sommer 1894 zum Reichskanzler Grafen Caprivi zu gehen, ich selber war durch eine Kur in Wiesbaden verhindert, und ihn um meine Wiederanstellung im preußischen Staatsdienste zu ersuchen. Caprivi gab unter lebhafter Bewegung des Schreckens die denkwürdige Antwort: Was würde der Heilige Vater in Rom und das Zentrum sagen, wenn wir den Grafen Hohnsbruch im Staatsdienste beschäftigten? Damit war für den deutschen Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten das Gesuch eines deutschen und eines preußischen Staatsbürgers um staatliche Anstellung erledigt. Die Geschichte hatte eine Fortsetzung. Im Februar 1895 erhielt ich plötzlich, ohne irgendwelches Zutun meinerseits, auf allerhöchsten Befehl eine Einladung zum kleinen Hofball. Der Kaiser wünsche mich kennenzulernen. Über eine halbe Stunde unterhielt sich am Abend des 13. Februar 1895 Wilhelm II. Mit mir im Weißen Saale des Berliner Schlosses, zum großen Ärger des auch anwesenden Zentrumsführers Lieber, der, weil der Kaiser so lange mit mir sprach, nicht dazu kam, seiner Majestät vorgestellt zu werden. Auf die Frage des Kaisers, was ich anzufangen gedenke, erwiderte ich, es sei mein Wunsch, wieder in den Staatsdienst zu treten. Es stellten sich dem Wunsche aber große Schwierigkeiten entgegen. Dabei berichtete ich die Äußerung Caprivis. Einen Schritt tat der Kaiser zurück, griff an die Degenkoppel und sagte erregt, »Was? Das hat Caprivi Ihnen gesagt?« »Jawohl, Majestät.« »Nun, mein lieber Graf, dann versichere ich Ihnen, dass ich von jetzt an Ihre Angelegenheiten in meine Finger nehmen werde.« Ich bat, da die lange Auszeichnung durch den Kaiser allgemeines Aufsehen erregte, Miquel schlich wie ein Fuchs in weiten Bogen um den Kaiser und mich herum und deshalb mir undiplomatisch zu werden schien, um eine Privataudienz, um Näheres mitteilen zu können. Sie wurde mir sehr gnädig bewilligt mit der Bemerkung, ich möchte den Lucanus sagen, da steht er. Dann gab der Kaiser mich frei mit freundlichem und kräftigem Händedrucke. Sofort zeigte ich Lucanus die Bewilligung der Privataudienz an, mit der Bitte, mir eine Zeit dafür zu bestimmen. Lucanus nahm meine Mitteilung mit süß-saurer Miene auf, konnte aber dem Willen seines Herrn gegenüber nicht umhin, mir zu versichern, er werde seinerzeit Tag und Stunde der Audienz mir mitteilen. In den folgenden Tagen standen in den führenden Zentrumsblättern Germania und Kölnische Volkszeitung leidenschaftliche, vom Zentrumsführer Lieber veranlasste Artikel über das Unerhörte, dass der Kaiser mich eingeladen und sogar durch eine lange Unterredung ausgezeichnet habe. Das ganze Verhalten des Kaisers musste in mir die Überzeugung hervorrufen, die bewilligte Audienz werde bald stattfinden. Wochen und Monate vergingen, ich sah und hörte nichts. Mehrere briefliche Anfragen bei Lucanus wurden mit Ausflüchten beantwortet. Da der Kaiser mir von einem Landratsposten gesprochen hatte und da dafür nur eine überwiegend evangelische Provinz in Frage kommen konnte, hatte mir der damalige Minister des Inneren von Köller geraten, meinen Wohnsitz in Kiel zu nehmen, um die dortigen Verhältnisse kennenzulernen. So siedelte ich im Oktober 1895 mit meiner Frau nach Kiel über. Im August desselben Jahres hatte ich geheiratet, von wo aus wir aber wegen schwerer Erkrankung meiner Frau, die eine Operation nötig machte, schon im Dezember wieder nach Berlin zurückkehren mussten.